Turn to Hebrews 6. Blättert zum Hebräerbrief, Kapitel 6. And Psalm 138. Und Psalm 108. Psalm 138, we read a few weeks ago. 138, pardon. Sorry. That's right. Psalm 138, we read a few weeks ago. Vom Psalm 138 haben wir vor ein paar Wochen schon gelesen. It has this awesome principle here in verse 2. Ganz wunderbare Prinzip im Vers 2 zu finden. I will bow down toward your holy temple. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel. And give thanks to your name for your loving kindness and your truth. Und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. That word loving kindness is very close to the word grace in the New Testament. Und dieses Wort preisen, das ist sehr nahe an dem Wort loving kindness. Ja, also dieses Wort. There's two words there. It says loving kindness and your truth. Also hier im Deutschen heißt es Gnade und Treue. Das sind zwei Worte. Yeah, so the Gnade is the same as the English word Gnade, right? In the English language, it uses the word mercy or loving kindness. Also im Englischen steht eben Barmherzigkeit oder eben Güte. But the funny thing is that the English word mercy in the Old Testament is the parallel to the English word grace in the New Testament. Aber das Lustige dabei ist eben, dass englische Wort Barmherzigkeit im Alten Testament entspricht dem Wort Gnade im Neuen Testament. For some strange reason. Aus einem seltsamen Grund. But here's our principle. For you have magnified your word according to all your name. Aber hier kommt das Prinzip. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. And in the King James, it says the same thing the Elberfelder says, above your very name. Und in der King James Version heißt es eben so wie in der Elberfelder, über deinen ganzen Namen. And that principle was this. Und das Prinzip ist folgendes. That amidst all of what David saw about the nature of God, also in all dem, was David über das Wesen Gottes erblickte oder erfuhr, in creation, in der Schöpfung, in looking at his hands, indem er auf seine Hände blickte, the animals, die Tiere ansah, the universe, das Universum, the rising of the sun, das Aufgehen der Sonne, the omnipotence of God, die Allmacht Gottes, the omniscience of God, die Allwissenheit Gottes, the omnipresence of God, die Allgegenwart Gottes, the thing that stuck out the most about God. Das, was ihn da am meisten berührte über Gott. From all the characteristics. Über all die Charakteristika, die er sah. The thing that rose above everything. Also etwas, was sich über all diese Dinge erhob. Was his faithfulness to what he promised us. War seine Treue gegenüber seinen Verheißungen. This is amazing. Und das ist schon erstaunlich. And with this principle, let's go into Hebrews 6. Und mit diesem Prinzip wollen wir in Hebräer 6 hineingehen. And let's read from verse 4. Und im Vers 4 anlesen. Now this is a very controversial text. Nun hier, das ist ein sehr kontroversieller Text. And there's so many interpretations of it. Es gibt so viele Interpretationen dieses Textes. Some of them are good. Manche sind gut. Some of them are average. Manche sind durchschnittlich. Some of them you know, that's not true. Und von manchen weißt du, das stimmt nicht. And let's read it today. So lesen wir es jetzt. And I will give you at least an application of it. Ich werde euch zumindest eine Anwendung davon zeigen. Verse 4. Vers 4. For in the case of those who have been once enlightened. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind. Now, verse 4. Is it? But I'm... It's changed in the German? Have to read the whole thing. All right, but that's already verse 6. It's not? It's okay. Okay. In the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit. Ja, also diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Now the question here, are these believers or not believers? Die Frage stellt sich hier, handelt es sich hier um Gläubige oder um Ungläubige? A lot of people would like to say that they're not believers. Manche möchten, also viele wollen eigentlich sagen, das sind Ungläubige. But these people have been once and for all enlightened. Aber diese Leute wurden einmal und für allemal erleuchtet. And have tasted. Und sie haben etwas geschmeckt. And that word tasted is the same word in Hebrews 2:9. Und dasselbe Wort finden wir in Hebräer 2:9. Where the Lord tasted death for each one of us. Wo der Herr den Tod geschmeckt hat für jeden von uns. It speaks of a genuine personal experience. Da ist die Rede von einer echten persönlichen Erfahrung. Have tasted the heavenly gift. Die himmlische Gabe geschmeckt haben. Have been made partakers. Und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Right? This is in the passive. Da ist ein Passiv. It has been done to us. Das heißt, es wurde uns erwiesen. We have tasted is in the middle voice. Dieses Wort geschmeckt steht in der mittleren Form. We have done it for ourselves. Wir haben das für uns selbst gemacht. All right? And we've been made partakers of the Holy Spirit. Und des Heiligen Geistes sind wir teilhaftig geworden. Verse 5, and have tasted, that means we've had a personal experience of the good word of God. Und wir haben eben geschmeckt, das ist eine persönliche Erfahrung, das gute Wort Gottes. And the powers of the age to come. Und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. This means we've experienced the joy of the Holy Spirit. Das heißt, wir haben die Freude des Heiligen Geistes erfahren. It was genuine. Das war etwas Echtes. It was personal. War ganz persönlich. We have experienced the powers of the world to come. Wir haben auch die Kräfte der zukünftigen Zeitalter erfahren. We've seen God do miracles in our midst. Wir haben gesehen, wie Gott Wunder gewirkt hat in unserer Mitte. The dynamis power of God. Die Dynamis. Kraft Gottes. Financial miracles. Oder Wunder in finanzieller Hinsicht. Physical healing miracles. Körperliche Heilungen. Miracles in the family. Wunder in der Familie. Verse 6. Vers 6. And then have fallen away. Und doch abgefallen sind. Now this word falling away is not apostasy. Aber hier ist nicht die Rede von einem Götzendienst, also Abfall, ja, von Götzendienst. No, it's apostasy. Oder Abfall, ja. It's the word parapipto. So im Griechischen parapipto. Para means by. Para bedeutet also neben. And pipto means to fall. Und pipto ist der Wort? Yeah, pipto. Pipto bedeutet also zu fallen. So they've fallen by the road. Also jemand ist neben der Straße hingefallen oder zur Seite gefallen. They were having an experience with God and they've fallen off the path. Das heißt, sie haben eine Erfahrung mit Gott gehabt, sind aber vom Weg abgekommen. Or they were sitting on a chair and they kind of fell off. Oder sie saßen im Stuhl, im Sessel und sie fielen zur Seite. All right. Now these people. Also diese Leute. Are these Christians? Are they not Christians? Sind das jetzt Christen oder nicht Christen? I'm under the conviction that they're Christians. Ich bin der Überzeugung, dass sie Christen sind. And I think it's a very real experience. Ich glaube, es handelt sich um eine ganz wahrhaftige Erfahrung, that can happen to any one of us, die jeden einzelnen von uns passieren kann. And may you may be experiencing this right now. Und vielleicht hast du gerade jetzt diese Erfahrung. Fallen away, also die abgefallen sind. It is impossible to renew them again to repentance. Dann ist es unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Not to salvation, to repentance. Zur Buße zu erneuern, nicht zur Errettung. It is impossible to renew them. Es ist unmöglich, sie zu erneuern. Now being renewed is a constant experience in our Christian life. Erneuert zu werden ist eine ständige Erfahrung in unserem christlichen Leben. Romans 12:2. Römer 12:2. Being renewed in the spirit of our mind. Im Geiste unserer Gesinnung erneuert zu werden. Being renewed again. Immer wieder erneuert werden. Having a fresh sense of the enlightenment. Einfach eine ganz frische Erfahrung oder einen Sinn dafür zu haben, was es bedeutet, erleuchtet zu werden. I'm not saved again. Ich bin nicht wieder errettet. Ich werde nicht wieder errettet. But it sure feels like it. Aber es fühlt sich so an. Have you ever said that? Habt ihr das schon einmal so like ausgedrückt? I feel like I just got saved again. Ah, ich fühle mich so, als ob ich wieder errettet werde. Going to Poland. Nach jetzt and being with these brothers and sisters. Wie wir jetzt nach Polen gefahren sind und dort mit unseren Geschwistern zusammen waren. You feel like, wow, I feel like I just got saved again. Da fühlst du dich so, als ob du eben erst errettet worden wärst. There's a renewal. Das ist eine Erneuerung. And then you hear a message and everything is kind of new again. Und dann hörst du eine Botschaft und alles ist wieder wie neu. And this is our Christian life. Und so ist unser christliches Leben. But there's certain people. Aber es gibt gewisse Leute. It is impossible to renew them. Bei denen ist es unmöglich, sie wieder zu erneuern. Again to repentance. Und zwar nochmals zur Buße zu erneuern. To a change of mind. Zu einem Gesinnungswandel. That leads to a change of behavior. Was auch zu einem Wandel und einer Änderung des Verhaltens führt. And here's the problem. Und da ist das Problem. This is why you cannot renew them. Und zwar deshalb kann man sie nicht erneuern. There might be people here who have not been renewed for months or even years. Vielleicht sind heute Leute hier, die schon seit Monaten oder auch Jahren nicht mehr erneuert wurden. Why? Warum? Since they again crucify to themselves the Son of God and put him to open shame. Warum? Da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. How do we crucify Christ again to ourselves? Wie kreuzigen wir den Sohn Gottes wieder für uns? How do we put him to open shame? Wie setzen wir ihn dem Spott aus? Many people say this. Viele Leute sagen Folgendes. Through my lifestyle. Durch meine Art des Lebens. True. Meinen Lebensstil. Right? If I'm in the bar room tonight getting drunk, und das ist wahr, wenn ich heute Abend in eine Bar gehe und mich dort betrinke, am I crucifying Christ all over again? Kreuzige ich dann Christus wiederum für mich selbst? In a way, ja, auf gewisse Weise. You could say, yeah, you're living a life as though Christ didn't die. Du lebst ein Leben so, als ob Christus nicht gestorben wäre. You're living in bondage to sin. Du lebst in dieser Knechtschaft der Sünde. As though Christ didn't die for that to take it away. So als ob Christus nicht dafür gestorben wäre, um dir diese Sünden wegzunehmen. But I think the primary application of that is this. Aber ich glaube, die Hauptanwendung sieht folgendermaßen aus. It's not behavior first. Da steht nicht das Verhalten an erster Stelle. But it's what I believe first. Sondern was ich an erster Stelle glaube. If your belief always precedes your behavior. Weil dein Glaube geht immer deinem Verhalten voraus. And these Hebrew believers, und diese hebräischen gläubigen Menschen, were going back to the temple. Sie gingen wieder zurück zum Tempel. And they were sacrificing. Und sie brachten ihre Opfer. It was an external thing. Das war etwas Äußerliches. They were under pressure from the Jews. Und sie standen unter dem Druck der Juden. They didn't look Jewish anymore. Sie sahen nicht mehr jüdisch aus. Christ had died and put an end. Christus starb, er hat ein Ende gesetzt. To the sacrificing. Für die Opfergaben. Jesus is the Lamb of God who God publicly sacrificed. Jesus ist das Lamm und das Opferlamm Gottes, das öffentlich geopfert wurde. Hebrews 10:10. Hebräer 10:10. Once and for all. Für ein und für alle Mal. Now watch this. And watch how this applies to us. Beachtet jetzt nun Folgendes, wie sich das anwenden lässt für uns. I am a Hebrew believer. Ich bin ein Hebräischer. In the year 54. Im Jahr 54. And I sin. Und ich sündige. And I feel bad. Und ich fühle mich deshalb schlecht. You did that again, hon. You're always getting mad at the children. Du hast das wieder gemacht, Liebling. Du regst dich immer wieder auf. Du wirst wütend wegen der Kinder. I'm trying to be better, hon. I don't know how. Ja, ich versuche es eh besser zu machen, aber ich weiß nicht wie. You know I want to be better. Du weißt, ich bemühe mich. Don't yell at the kids like that. Schrei die Kinder nicht so an. Okay, I feel bad. Okay, jetzt geht's mir schlecht. What do I do with my sin? Was mache ich mit meiner Sünde? This is what some of them would do, and many of them. Und zwar folgendes taten einige oder viele von ihnen. Where are you going? Wohin gehst du? To the temple. Zum Tempel. I'm going to sacrifice a lamb. Ich werde ein Lamm opfern. Why? Warum? Jesus already died for us. Jesus starb schon für uns. Yeah, I know, but it's kind of more personal when I can kill him myself, you know? Ja, aber es ist schon irgendwie persönlicher, wenn ich dieses Lamm da jetzt schlachten kann. And I can't see Jesus. Und ich kann ja Jesus nicht sehen. But you know, it gives me this real feeling of forgiveness when I see the blood come out myself. Weißt du, das gibt mir einfach dieses Gefühl der Vergebung, wenn ich sehe, wie das Blut da rausströmt. These Jews were going to the temple. Diese Juden gingen zum Tempel. These Christian Jews were still sacrificing. Diese christlichen Juden brachten noch ihre Opfer dar. After Christ died on the cross. Nachdem Christus am Kreuz starb. What were they doing in principle? Was haben sie da gemacht im Prinzip? They were re-crucifying him. Sie kreuzigten ihn wiederum. They were living as though he had not come and put an end to this external religious practice. Sie lebten so, als ob Jesus nicht gekommen wäre und ein Ende gesetzt hätte diesen externen, diesen Äußerlichkeiten in der religiösen Praxis. And they put his sacrifice to open shame. Und sie stellten sein Opfer eigentlich der öffentlichen Schande dar. Can we do the same thing? Können wir dasselbe tun? In principle, im Prinzip. We may not buy a lamb and go to the temple. Wir kaufen vielleicht kein Lamm und gehen zum Tempel. Or to the synagogue. Oder in die Synagoge. But we can bring our works to God. Aber wir können unsere Werke zu Gott bringen. We can get tired. Watch this. Und passt auf. We can get tired of believing the promises. Wir können zum Beispiel genug haben, an diese Verheißungen zu glauben. We can get tired of trusting what God said. Wir können damit aufhören, auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. We don't realize, und uns wird nicht klar, that God has exalted His Word above all of His nature. Dass Gott sein Wort über all sein Wesen erhoben hat. That the thing that impressed David the most about God, und dass das, was dem David am meisten beeindruckt hat in Bezug auf Gott, was that God is faithful to what he says. War, dass Gott einfach treu ist gegenüber seinen Verheißungen. And that if God said it, he can bring it to pass. Und wenn Gott es so gesagt hat, dann kann er es auch verwirklichen. Abraham, through your seed, Abraham, durch deine Nachkommenschaft wird der Messias kommen. Through your seed, durch deine Nachkommenschaft. Abraham wavered. Der Abraham hat gezögert. Listen to Sarah. Er hat der Sarah zugehört. Went into Hagar. Er hat mit der Hagar Gemeinschaft had gehabt. Had an Ishmael. Und er hatte dann den Ismael. And this is what we're talking about. Und davon ist die Rede. We have a counterfeit kind of spirituality. Wir haben eine Art gefälschte Geistlichkeit. And it's an Ishmael. Das ist ein Ismael. It's produced from the natural. Das kommt aus dem Natürlichen heraus. It makes me feel better. Das lässt mich aber besser erscheinen. Why don't you just pray and ask the Lord Jesus for forgiveness, like he said? Warum beten wir nicht einfach und bitten den Herrn Jesus um Vergebung, so wie er es gesagt hat? If we confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, he is faithful and just to forgive us our sin. Ist er treu und gerecht, um uns unsere Sünden zu vergeben. Go to the throne of grace. Geht hin zum Thron der Gnade. And receive mercy. Und empfangt die Barmherzigkeit. And find grace. Und findet die Gnade. In time of need. Wenn ihr sie nötig habt. Yeah, that's not bad. Ja, das ist nicht schlecht. I have a better way. Aber ich habe was Besseres. This is more realistic. Das ist realistischer. Look, I just bought this little lamb. Schau mal, ich habe dieses kleine Lamm gerade gekauft. And everyone else is going to the temple too. Und jeder andere geht ja auch zum Tempel. And I don't know why, but it just feels better. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach besser an. It does. Ja, es ist so. You're gonna do it your way. Wenn du das auf deine Art und Weise machst, it's more visible, dann ist es sichtbarer. Instead of living by faith in what God said. Anstelle im Glauben zu leben an das, was Gott gesagt hat. And Solomon said in 1 Kings 8:56. Und der Salomon sagt im 1. Könige 8:56. Not one word. Nicht ein Wort of your good promise von deinen guten Verheißungen has ever fallen to the ground. Wird jemals auf den Boden fallen. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, I'm hoping that in my new heavenly apartment, dann hoffe ich, dass ich da in meiner neuen himmlischen Wohnung, I'm hoping that we have like eternal internet, Da hoffe ich, dass wir so eine Art ewiges Internetsystem haben werden. There's a lot of questions I would like to ask. Weil da gibt es viele Fragen, die ich stellen möchte. And I would just, you know how you just plug a question in your internet and it just boop, it comes up. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Man stellt eine Frage, tippt sie hinein und dann kommen die Antworten. I have a couple questions I'd like to ask. Ich habe da einige Fragen, die ich gerne stellen möchte. I don't want to bother God. I don't want to bother the angels. Just give me an internet. Ich möchte eben da nicht Gott damit belästigen oder die Engel. Ich möchte einfach nur dieses Internet haben. Okay, here's one of my questions, Lord. Okay, Herr, da ist eine meiner Fragen. Of all of your good promises, von allen guten Verheißungen, die du gegeben hast, 7,000 that was available to me on earth, von diesen über 7,000, die ich auf der Erde zur Verfügung hatte, which promise, welche Verheißung, caused me hat mich to be a partaker of your nature the most. Hat mich zu einem Teilhaber deiner Natur werden lassen, und zwar am meisten. Go. Eingabe. I want the top 10. Ich möchte alle 10 ersten Antworten Which haben. Which 10 promises would come up on the screen for you? Welche 10 Verheißungen würden da für euch am Bildschirm erscheinen? Because it is through his promises, weil durch seine Verheißungen geschieht that we become partakers of his nature. Dass wir Teilhaber seiner göttlichen Natur werden. By faith. Im Glauben. Do you see why we could be living in this actually without realizing it? Also seht ihr, warum wir in dieser Sache leben können, ohne dass es uns klar wird? That there's certain people who you cannot renew them. Da gibt's gewisse Leute, die kannst du nicht mehr erneuern. They talk about an experience they had 43 years ago with the Lord. Die sprechen von einer Erfahrung, die sie vor 43 Jahren mit dem Herrn gemacht haben. And if you sit down to dinner with them, they always go back to 43 years ago. Und wenn du mit denen dann zu Abend isst, dann kommen sie immer wieder auf dasselbe zu sprechen, vor 43 Jahren. You know, Rob, 43 years ago I got saved and weißt du was, Robert, vor 43 Jahren, da wurde ich errettet. I was in an incredible church 43 years ago. Vor 43 Jahren war ich in einer ganz wunderbaren Gemeinde. 43 years ago I really was such a great soul winner. Vor 43 Jahren war ich so ein wunderbarer Seelengewinner. 43 years ago I really read my Bible. Da habe ich wirklich die Bibel gelesen vor 43 Jahren. Why do you keep saying the word 43 years ago? Warum sagst du dauernd vor 43 Jahren? What is happening right now? Was geschieht jetzt? Is it like impossible to renew you? Ist es unmöglich, dich zu erneuern? Have you had an experience with the Lord lately? Hast du erst unlängst eine Erfahrung mit dem Herrn gehabt? When was the last time that you knew you were a partaker of his nature? Wann hast du zum letzten Mal erfahren, dass du Teilhaber seiner Natur wurdest? Where I really knew, oh Lord, oh Herr, you are a stronghold. Du bist eine Festung. Oh yeah. Ja. Thank you. Danke. You heard my prayer. Du hast mein Gebet erhört. Psalm 116:1. Psalm 116:1. I love the Lord. Ich liebe den Herrn. Because he hears my voice. Weil hört meine Stimme. Yeah! A partaker. Ein Teilhaber. Through the promises. Durch die Verheißungen. Through the word. Durch das Wort. But here the problem is this. Aber das Problem hier ist folgendes. It's unbelief. Das ist der Unglaube. It's unbelief toward what Christ had done. Es ist Unglaube in Bezug auf das, was Christus gemacht hat. To be enough. Dass nämlich ausreicht. As a foundation for my Christian experience. Als Grundlage für meine christliche Erfahrung. And the writer goes into it again. Und der Schreiber erwähnt es nochmals. And in Hebrews 10. In Hebräer 10. He says, if you continue to sin willfully. Er sagt, wenn du weiterhin sündigst, und zwar willentlich, what was the sin? Welche Sünde war es? It was the sin of disregarding the blood of Christ. Es war die Sünde der Missachtung des Blutes Jesu Christi. That was the sin. Read it in the following verses. Das war die Sünde. Lest es in den darauffolgenden Versen. Hebrews 10:26-29. In Hebräer 10, 26 bis 29. You despise grace and you trample under your feet the blood of Christ. Ihr habt die Gnade verachtet und das Blut von Jesus Christus unter euren Füßen zertreten. If we sin, wenn wir sündigen, confess it, dann ja, bekennt es. Knowing that his faithfulness, ihr kennt seine Treue. To his promises. Seine Treue gegenüber seinen Verheißungen. Is great. dass diese großartig ist. His loving kindness is new every morning. Und seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Every morning, every morning. Jeden Morgen. And God is faithful. Und Gott ist treu. And this is the thing that stands out above everything else. Und das steht über all den Dingen. And no matter what the circumstances say. Und ganz gleich wie die Umstände aussehen. As Abraham looked at his old body. Wie der Abraham sich so anblickte, seinen alten Körper. Then he looked at his wife's. Und dann schaut er auf den Körper seiner Frau. I think we're in pretty sad shape here. Wir schauen schon ziemlich schlecht aus. But I'm not gonna waver at the promise. Aber ich werde da nicht zögern, diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen. I don't care what you look like. Ganz gleich, wie du aussiehst. I'm not wavering at the promise. Ich zögere da nicht mit den Verheißungen. What God has promised, He's able to do. Was Gott verheißen hat zu tun, das kann er auch tun. This is the point God wants to make. Und genau um diesen Punkt geht es bei Gott. And it's through the promises. Durch die Verheißungen. The Lord is my shepherd; I shall never lack anything. Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. I think that's going to be number two on my top ten. Ich glaube, das wird die zweite Antwort sein bei diesen 10 Antworten. I have been on my knees and quoted that verse to God more than any other verse except one. Ich war auf meinen Knien, glaube ich, schon so oft und habe diesen Vers zitiert, und zwar öfter als alle anderen Verse, bis auf einen. Lord, I have a knot in my stomach. Herr, ich habe da einen richtigen Knoten im Bauch. I'm facing problems. Ich habe solche Probleme. Everywhere around me somehow. Überall um mich herum. In my family in America. In meiner Familie in Amerika. In situations in the church. Situationen in der Gemeinde. Financially. Finanzielle Probleme. Whatever. Was auch immer. I couldn't get my visa. Ich habe mein Visum nicht erhalten. Lord, Herr, you are my shepherd. Du bist mein Hirte. And I will never lack anything. Mir wird nichts mangeln. Never. Niemals. And I hold to that promise. Und daran halte ich mich fest. And I would go to sleep saying that over and over and over again. Und wenn ich mich niederlege und schlafen gehe, da sage ich diesen Vers immer wieder und immer wieder. The first 3 years I was in Austria, I went to sleep with that verse every night almost, I think. Die ersten 3 Jahre hier in Österreich, glaube ich, habe ich jeden Abend diesen Vers zitiert beim Einschlafen. We will not lack. Mir wird nichts mangeln. We will not lack. Uns wird nichts mangeln. And suddenly you are a partaker of God's provision. Und plötzlich bist du Teilhaber dieser Vorsehung Gottes. My wife would say there's a bill. Meine Frau zum Beispiel hat gesagt, da ist eine Rechnung. I said, go to the mailbox. God's going to pay it. Ich habe gesagt, schau zum Briefkasten. Gott wird es schon zahlen. She said, okay. Sie hat gesagt, ja. Remember one time we had the Endrechnung, you know, the bill at the end of the year for the electricity. Eines Tages hatten wir die Jahresabrechnung für den Strom bekommen. This is the first time we're in Austria. We didn't even know this exists. Es war zum ersten Mal, dass wir in Österreich waren, und wir wussten ja gar nicht, dass so etwas existiert. And this thing comes in and it's like 10,000 shillings. Und diese Rechnung kam und es betrug da 10,000 Schilling. Like, what is this? Und man hat gedacht, was ist das? We can't pay this. Das können wir nicht zahlen. It worked out to about in dollars. It was about everything together. We needed $1,200. Also in Dollar waren es so circa $1,200, die wir brauchten. My wife said, "How are we going to pay this?" Meine Frau hat gesagt, wie sollen wir das zahlen? It's not my problem. Ich habe gesagt, das ist nicht mein Problem. The Lord is my shepherd; I'll never lack anything. Der Herr ist mein Hirte; mir wird es an nichts mangeln. We came by faith. Wir sind im Glauben gekommen, trusting God, haben Gott vertraut. We're working all we can. Wir arbeiten so schwer wie We've möglich. Been good stewards. Wir waren gute Verwalter. He's gonna take care of it. Er wird sich darum kümmern. Don't ask me anymore, just go to the mailbox. Also frag nicht mehr, sondern schau einfach zum Briefkasten. The money came in supernaturally. Das Geld ist hereingekommen, einfach auf übernatürliche the Weise. Last day, am letzten Tag we need $100 more. Brauchten wir noch $100. Hey, hon, we need $100 more today. Du, Liebling, wir brauchen noch $100 heute. Go to the mailbox. Geh zum Briefkasten. She goes to the mailbox. Sie geht hin. Two letters. Zwei Briefe. She opens the first one. Sie öffnet den ersten. $50 check. Ein Scheck über $50. $50 exactly. Genau $50. Okay, we need 50 more. Wow, wir brauchen noch 50. She goes to the second envelope. Sie nimmt den zweiten Umschlag. We pause. We pause. We take a moment. Also wir halten inne. We cut the envelope open. Wir öffnen den Brief. We look at each other. Schauen uns an. We pull out the card. Wir ziehen die Karte heraus. We look at each other again. Wir schauen uns wiederum an. We open the card. Wir öffnen die Karte. A $50 bill. Ein Geldschein, $50. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I will never lack anything. Mir wird es an nichts mangeln. But the number one verse, aber der erste Vers, that is going to come up, I think, on the computer. Der als erster erscheinen wird am Bildschirm, glaube ich. I'll have a computer, I hope. Ich hoffe, ich habe da einen Computer. I'll know how to work one by then. Okay, is Matthew chapter 10. You don't have to turn there. Das ist Matthäus Kapitel 10. And I will read it to you. Ich werde euch diesen Vers jetzt vorlesen. Ihr müsst nicht hinblättern. This is how we become partakers of the nature of God. So werden wir Teilhaber der Natur Gottes. We experience God in our lives. Wir erfahren Gott in unserem Leben. Our experience with God is renewed. Und unsere Erfahrung mit Gott wird erneuert. Through his promises. Durch seine Verheißungen. Through the promise of forgiveness. Durch diese Verheißung der Vergebung. One more time. Nochmal. And one more time. Und noch einmal. And one more time. Und noch einmal. You think God's getting tired of me? Glaubst du nicht, dass Gott schon genug hat von mir? I think God's getting, I got a lamb outside, maybe. Ich meine, ich habe da draußen ein Lamm, vielleicht. Think God's getting tired? Glaubst nicht, dass Gott schon genug hat? I don't want to bother him with all this. Lord, forgive me one more time. Ich möchte ihn da nicht dauernd belästigen mit dem Herr, vergib mir nochmal und nochmal. I'm going to go to the temple. Ich gehe in den Tempel. Don't go to the temple. Geh nicht in den Tempel. If you go to the temple and start doing that nonsense, wenn du in den Tempel gehst und diesen Unsinn machst, you cannot be renewed. Dann kannst du nicht erneuert werden. You're not living by promises. Du lebst nicht von den Verheißungen. You're living by works. Du lebst von den Werken. You're doing things for God. Du machst Dinge für Gott. Instead of believing, anstelle zu glauben, and then doing, und dann zu machen. That's why I said there could be somebody here. Deshalb habe ich gesagt, es könnte jemand hier sein. Maybe you haven't been renewed in 2 years. Vielleicht wurdest du in den letzten 2 Jahren nicht erneuert. 15 years. Oder den letzten 15 Jahren. Because your mindset. Weil du so eine Gesinnung hast. You are believing in what you're doing. Du glaubst an das, was du tust. Rather than what he says. Anstelle an das, was er gesagt hat. He said, you are forgiven. Er hat gesagt, dir ist vergeben. But maybe I'm believing something else. Aber vielleicht glaube ich da was anderes. I have sinned. Ich habe gesündigt. And now, Lord, und nun, Herr, I'm sorry. Es tut mir leid. So, I'm going to give a little extra in the offering today. Ich werde heute ein wenig mehr in die Spende hineingeben. Hey, that's good. Ja, das ist gut. But not for forgiveness of sin. Aber nicht wegen der Vergebung der Sünden. Oh my goodness, if you're putting in the offering so that your sins are forgiven. Also wenn du da in die Spende gibst, damit dir deine Sünden vergeben sind. You cannot be renewed. Dann kannst du nicht erneuert werden. The renewal comes through the promise. Die Erneuerung kommt durch die Verheißung. Not through a deed. Nicht durch eine Tat. This is Galatians 3. Das ist Galater 3. Oh foolish Galatians. Oh ihr unverständigen Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch da den Sinn verdreht? Tell me this. Sagt mir das. Did you receive the Holy Spirit? Habt ihr den Heiligen Geist? By hearing the word? Durch das Hören des Wortes angenommen? Or by doing works? Oder durch das Tun von Werken? And this is the deception. Und da ist die Täuschung. And this is the re-crucifying of Christ. Und das ist es, Christus nochmals zu kreuzigen. Where I begin to do, wo ich anfange etwas zu tun, in order to receive favor from God. Damit ich mir die Gunst Gottes erwirke. And Christ was crucified, und Christus wurde gekreuzigt, so that God's grace could be released. So dass die Gnade Gottes freigesetzt werden könnte. And there I am doing something on my own. Und da bin ich. Ich mache etwas für mich selbst. So that I would get favor from God. Damit ich die Gunst Gottes erwirke. And God says, you're crucifying him all over again. Und Gott sagt, du kreuzigst ihn nochmals. You're living as you're putting him to open shame. Du setzt ihm der öffentlichen Schande aus. You're saying that the blood of my son was not enough for me to release grace toward you. Du sagst, das Blut meines Sohnes reicht nicht aus, damit ich dir Gnade erweise. What is all this production? Was soll all dieses produzieren? What's this circus? Was soll dieser Zirkus? What are you doing? Was machst du? Finally, the Lord brought the Roman army and removed the temple. Letztendlich hat der Herr die römische Armee dann hineingebracht und hat diesen Tempel abreißen lassen. Because every lamb that was sacrificed in that temple, weil jedes Lamm, das in diesem Tempel geopfert wurde, every bull, jeder Stier, after Christ said it is finished, nachdem Christus gesagt hat, es ist vollbracht, brought his sacrifice to shame. Hat dieses Opfer, sein Opfer zur Schande because gestellt. It was saying it wasn't enough. Weil man dadurch sagte, es hat nicht ausgereicht. I'll just close with this one verse. Ich möchte mit einem Vers abschließen. Matthew 10. Matthäus 10. Look, this is just an application for me. Es ist einfach eine Anwendung für mich. And it says this, verse 19. Da heißt es im Vers 19 folgendes. When they hand you over, do not worry about what, how or what you are to say. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Now here's the principle. Hier ist das Prinzip. For it will be given you in that hour what you are to say. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. For it is not you who speak. Denn nicht ihr seid die Redenden, but it is the spirit of your father who speaks in you. Sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. And I have been on my knees with this verse probably more than any verse in the Bible. Und mit diesem Vers war ich auf meinen Knien womöglich öfter als mit jedem anderen Vers. Probably 7 times when I was in Poland. Ich glaube 7 Mal, als ich jetzt in Polen war. Lord, Herr, I am prepared. Ich bin vorbereitet. I can say a lot of things. Ich kann vieles sagen. But give me your words for this next message. Aber gib mir deine Worte für diese nächste Botschaft. Let it not be me. Ich will das nicht sein. But let it be the spirit of my Father in heaven in me. Sondern der Geist Gottes, meines Vaters im Himmel soll es and sein. And I trust you for that. Und dafür vertraue ich dir. Speak to somebody. Sprich zu jemandem. You speak to somebody. Sprich du zu jemandem. Beyond what I know. Über etwas hinausgehend, was let ich weiß. Let this be as you say. Lass es so sein, wie du es sagst. I am not going to worry. Ich brauche mich darum nicht zu sorgen. I'm trusting you, it is the hour. Ich vertraue dir, das ist die Stunde. Lord, here I am. Herr, hier bin ich. Give me the words. Gib mir die Worte. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And with all of my sense of natural inadequacy, und mit all meinem Verständnis der natürlichen Unzulänglichkeit, in the 23 years that I've been preaching, in den 23 Jahren, die ich nun predige, I've never yet experienced a time, habe ich noch niemals eine Zeit erlebt, where God was not faithful, wo Gott nicht treu war, to give me the words in that hour, mir die Worte zu geben zu jener Stunde. The closest it ever came one time when I was in Finland. Und am nächsten, wie ich einmal gekommen bin, das war in Finnland. This one trip in Finland was just blew me away. Diese eine Reise dann nach Finnland, das war einfach zu viel. I was there 12 days, ich war da 12 Tage. And I spoke 63 times. Ich habe 63 Mal zu sprechen gehabt. And every time I was in a crisis. Und jedes Mal hatte ich eine Krise. I said, God, I don't know what to say now. I have nothing to say. Ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe nichts zu sagen. It was like the 31st time, you know. I was like, I don't know. I have nothing to say. Wie beim 34. Mal. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Father, thank you. Vater, danke. You will give me the words, and this is the hour. Du wirst mir die Worte geben. Give das me the words as you said you would. Gib mir deine Worte, so wie du es gesagt speak hast. Speak through me. Sprich durch in mich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And I would go to the pulpit by faith in fear and trembling. Ich bin dann hinter die Kanzel getreten im Glauben und habe gezittert. And words would come to mind. Und dann sind mir Worte in den Sinn gekommen. Bible verses would just like lighten up. Einfach Bibelverse sind in den Sinn gekommen. This is just the Lord. This is wonderful. Ich habe mir gedacht, das ist der Herr, das ist wunderbar. And it was at the end of the trip. Und am Ende dieser Reise. And we had an early morning prayer meeting. Wir hatten ein sehr frühes Gebetstreffen. And I was glad because I got to sleep for an hour at the prayer meeting. Und ich war schon sehr froh darüber, weil ich konnte da eine Stunde zumindest schlafen beim Gebetstreffen. An hour later, I was like, "Oh, it's over already." Ich bin da eingeschlafen und habe nach einer Stunde gesagt, ist schon vorbei. I was so tired, my stomach hurt. Ich war einfach so müde. Ich habe sogar Schmerzen im Magen gehabt. And I was coming out of the prayer meeting like this. Bin von diesem Gebetstreffen dann so hinausgegangen. And I looked in this Bible school room and I said, habe in diesen Bibelschulraum geblickt und habe gesagt, what's going on in there? Was ist denn da los? Oh, we're having another session. We're having a session. Ah, wir haben da eine Gesprächsrunde. No, a Bible class, you know. Also eine Bibelklasse. I said, that's great. Gesagt, großartig. Who's speaking? Wer spricht? You. Du. Du wirst sprechen. Me? Ich? When? Wann? In 30 seconds. In 30 Sekunden geht's los. I said, do you have a bathroom here somewhere? Ich habe gesagt, gibt's irgendwo ein WC? Right there. Ja, da drüben. Thank you. Danke. Close the door. Hab die Tür hinter mir zugemacht. Pull out the paper towels. Hab da die Papiertücher am Boden gelegt. Put them on the floor. Hab mich hingekniet. Oh dear God. Oh, lieber Gott. Here I am once again. Da bin ich schon wieder. You promised in that hour. Du hast mir die Verheißung gegeben. This is really tight now. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz knapp. I got 1 minute. In einer Minute. Give me the words to speak. Gib mir deine Worte. In Jesus' name. Die ich sprechen soll. In Jesu Namen. Amen. Amen. Some, if you ever do that, you got to do two things. Also, wenn ihr das jemals so macht, ihr müsst zwei Dinge beachten. You got to flush the toilet, even though you didn't use it. Ihr müsst runterlassen beim Klo, auch wenn ihr walk out, sie nicht benutzt think, habt. You didn't even flush the toilet. People think he didn't even flush the toilet. Weil manche Leute denken sonst, der hat nicht einmal runtergelassen. A pig. Oh, was für ein Schwein. Number one. Number two. Punkt zwei. Even though you haven't touched anything, you got to wash your hands. Auch wenn du überhaupt nichts angegriffen hast, du musst dir deine Hände waschen. Because people say, he didn't even wash his hands. Leute werden dann sagen, er hat sich nicht einmal die Hände gewaschen. Hey, don't shake his hand. Greif ihn, schüttel ihm nicht die Hand. You got to do at least those two things. Also diese zwei Dinge müsst ihr auf jeden Fall machen. So I walk into the classroom. Also bin ich dann hinein dort in die Bibelschulklasse. There's like 40 students there. 40 Studenten waren dort. I said, let's pray. Ich habe gesagt, lasst uns beten. Not a thought in my mind. Kein Gedanke. I thought, okay. Father in heaven, thank you for this morning. Ich habe gebetet. Vater, danke für diesen Morgen. Thank you for these students. Danke für diese Studenten. And thank you that we can be vessels of mercy. Und danke, dass wir Gefäße der Barmherzigkeit sein können. Vessels of honor. Gefäße der Ehre. Useful to you. Für dich verwendbar. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This morning we're going to talk about being useful to the master. Heute werden wir darüber sprechen, nützlich für den Herrn zu sein. God gave me the message at the very end of the prayer. Gott hat mir die Botschaft ganz am Ende des Gebets and gegeben. It was so awesome. Es war so wunderbar. They had to stop me because the class was over. Und sie mussten mich dann einbremsen und sagen, es ist vorbei, die Klasse ist schon the aus. 50 minutes went by like 3 minutes. Diese 50 Minuten, sie gingen vorbei wie 3 Minuten. Because if I hide the word in my heart, weil wenn ich das Wort in meinem Herzen verberge, if I spend the time, wenn ich da Zeit memorizing his word, wenn ich Zeit damit verbringe, sein Wort auswendig reading zu lernen, his word, sein Wort zu lesen, hearing his word, sein Wort zu hören, studying his word, es zu studieren, when the time comes, God will bring it out. Dann wird Gott es zum richtigen Zeitpunkt hervorbringen. So the question is, as we close, also im Abschluss, die Frage stellt sich, when you hook into the eternal internet one day, wenn ihr euch da eines Tages einloggen werdet in dieses ewige Internet, and you ask that question, und ihr stellt diese Frage, how many verses will come up? Wie viele Verse werden da zum Vorschein kommen? And what will be your top 10 verses? Und welche werden als die ersten 10 aufscheinen? Because it's through faith, weil es durch den Glauben geschieht, in a promise, Glaube an eine Verheißung, that we experience God, dass wir Gott erfahren. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father, thank you for this morning. Vater, danke für diesen Morgen. Thank you for your word. Danke für dein Wort. And thank you for your faithfulness to it. Und danke für deine Treue. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist heute jemand hier. And if you died today, you wouldn't know where you would go. Und wenn du heute stirbst, weißt du nicht, wo du hinkommst. Listen to this promise. Hör dir diese Verheißung an. This is the Lamb of God. Das ist das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Would you like him to be the Lamb of God for you? Möchtest du, dass er für dich dieses Lamm ist? The Lamb that takes away your sin? Das Lamm, das deine Sünden hinwegnimmt. Would you like to put your faith in him? Möchtest du deinen Glauben in dieses Lamm setzen? And pray to the Lord und zum Herrn beten and say, Lord, und sagen, Herr, I give you my sin. Ich gebe dir meine Sünden. Cleanse me. Reinige mich. And give me eternal life. Und schenk mir das ewige Leben. Pray with me. Bete mit mir. Say, Father in heaven. Sag, Vater im Himmel. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Or rather, God in heaven. Oder Gott im Himmel. Be my Father. Sei mein Vater. Wash me through the blood of Jesus. Wasche mich durch das Blut von Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünden der Welt hinwegnimmt. And cleanse me. Und reinige mich. According to your word. Gemäß deines Wortes. I believe by faith. Ich glaube. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.